SWR 2 Eckpunkt. Herr X mit Depressionen. Versuch einer Therapie im Internet von Robert Schurz. Anleitung zu innerem Frieden und andauernder Ausgeglichenheit. Ich habe bereits 2 Weltmeistern zu einem seelischen Gleichgewicht verholfen, das sie zum Sieg führte. Ich begleite auch Sie auf Ihrem persönlichen Weg zu beruflichem Erfolg und Zufriedenheit. Es ist schon ein Elend, im Internet etwas zu suchen. Ich tippe Psychotherapie ein und erhalte prompt über 1000 Treffer. Auch unter psychologische Beratung baut sich eine undurchdringliche Masse von Informationen auf meinem Bildschirm auf. Nach 2 Stunden schließlich weiß ich endlich, welchen Begriff ich in die angeblich so praktische Suchmaschine eingeben muss. Psychologische Online-Therapie. Jetzt nur noch 154 Treffer. Das scheint zu bewältigen zu sein. Das sagt sich aber so leicht dahin. Sicher, es gibt Angebote, die man sofort ausschließen kann. Etwa wenn da von parapsychologischer Beratung die Rede ist. Oder von Geistheilung via Internet. Nehmen Sie Ihr Schicksal in die Hand. Gestalten Sie Ihre Zukunft. Psychologische Analyse Ihrer Lebenssituation auf Tarotbasis. Kartenlegen online. Antwort auf jede Frage in Entscheidungsproblemen, Partnerschaft und Beruf. Persönliche Beratung und ausführliche Erklärung. Nach der ersten kritischen Sichtung bleiben noch immer etwa 70 Therapie- und Beratungsangebote übrig. Neben einzelnen Therapeuten, die ihren Praxissitz auf ihrer Homepage veröffentlichen, finden sich da Berater und Therapeuten, die anscheinend ausschließlich im Netz arbeiten. Und dann gibt es noch eine Menge Beratungsangebote von öffentlichen Institutionen und Kirchen. Ich brauche ein Auswahlkriterium. Soll ich vielleicht auf die Ausbildung achten? Aber ein voll ausgebildeter Psychotherapeut kann ja auch eine Niete sein. Ausbildung als psychologischer Berater, Ausbildung in Psychodrama, Weiterbildung in Hypnotherapie nach Erikson, Familienaufstellung, Master of Human Health Sciences, University of Oklahoma, Master of Biomedical Psychology, University of Adelaide. Überprüfen kann ich das nicht. Eigentlich könnte auch meine Nachbarin, die ich gerade da unten sehe, wie sie das Herbstlaub eifrig beseitigt, ja, die könnte sich auch eine Homepage einrichten unter falschem Namen, nennt sich Dr. Laub, behauptet von sich, eine Diplompsychologin zu sein, mit 5 Zusatzausbildungen, und keiner kann ihr das Handwerk legen. Auch das Gütesiegel vom Bund Deutscher Psychologen, mit dem einige werben, könnte gefälscht sein. Das ist die Kehrseite der Demokratie im Netz. Jeder darf alles ungestraft behaupten. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand mal dafür gerichtlich belangt wurde. Finanzielle Bedingungen. Erstberatung kostenlos. Jeder weitere Beratungsbrief 40 Euro. Durchschnittliche Brieflänge 1000 Zeichen. Bei Online-Kontakt 60 Euro die Zeitstunde. Bei sozialen Härtefällen, Beweis unabdingbar, eventuell Preisnachlass. Was heißt hier Stunde? Wenn man online miteinander verkehrt, vergeht doch völlig unterschiedlich viel Zeit, bevor die Mail ankommt. Macht er die Stunde netto oder brutto? Erstaunlich, wie unterschiedlich die einzelnen Anbieter ihre Leistungen einschätzen. Die öffentlichen Beratungsstellen, die eine hier etwa nennt sich Sorgenchat, verlangen nichts. Merkwürdigerweise verlangen viele private Therapeuten auch nichts. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie auf diese Weise an Patienten kommen wollen. Warum nicht? Erst Kontakt über Mail und dann in die Live-Therapie. Außerdem gibt es Billigtherapeuten mit 8 Mark pro Mail. Sind die schlecht oder haben die nur eine soziale Ader? Wann brauchen Sie psychologische Hilfe? Wenn Sie sich oft niedergeschlagen, kraftlos und ohne Antrieb fühlen? Wenn Sie unter unerklärlichen Panikanfällen leiden? Wenn Sie Suchtprobleme haben? Wenn Sie etwas tun müssen, was Sie gar nicht tun wollen? Wenn Sie sich selber fremd fühlen? Wenn Ihr Liebesleben nicht richtig klappt? Ein ganzer Supermarkt menschlicher Probleme. Vielleicht sollte ich mir noch einmal richtig klar machen, was ich eigentlich da tue. Sicher, es ist ein Selbstversuch. Ich möchte herausfinden, ob so etwas wie eine Therapie übers Internet funktioniert. Aber solange ich es nicht weiß, will ich auch nicht allzu viel von mir preisgeben. Um wirklich testen zu können, muss ich mich in die Rolle des Patienten versetzen, ohne es tatsächlich zu sein. Doch, wie spielt man Patient? Ich habe schon mal vor einigen Jahren eine Therapie gemacht, bin also nicht ganz unerfahren. Wichtig scheint, mir selber einzugestehen, dass ich der ganzen Sache von vornherein nicht so recht traue. Mich sperre gegen den Gedanken an eine Therapie, bei der man seinem Therapeuten nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet. Andererseits, Online-Therapie, das wäre schon bequem. Man müsste das Haus nicht verlassen, könnte dabei rauchen oder sich mit einem Glas Rotwein verlustieren, je nachdem, wie einem zumute ist. Aber wäre das gut? Gerade etwa bei Depression wäre es vielleicht wichtig, das Haus zu verlassen. Dafür kann man bei der Internettherapie anonym bleiben und sich unter falschem Namen beraten oder therapieren lassen. Dem Therapeuten auf der anderen Seite der Leitung kann es egal sein, wer ich wirklich bin. Ich bin einfach Herr X mit Depressionen, der, wenn es ihm nicht mehr passt, einfach die Therapie abbricht, indem er sich nicht mehr meldet. In einer herkömmlichen Therapie kann ich auch einfach abbrechen, wenn es mir nicht mehr passt. Aber das ist schwerer, weil ich nicht anonym bleiben kann. Der Therapeut kennt mich. Er kennt auch meine Telefonnummer und wird sich vielleicht, wenn ich ohne Ankündigung einfach wegbleibe, Sorgen machen und sich nach mir erkundigen. Das kann mir im Netz nicht passieren. Die E-Mail-Adresse, an die der Therapeut schreibt, kann ich von einem zum anderen Tag einfach abbestellen. Genug des Zauderns. Einfach mal beginnen. Ich gebe dem Projekt eine dreifache Chance. Ich beschließe, mir 3 Therapeuten anzuschauen. Wir über uns. Wir sind eine Beratungsstelle für Erwachsene und Jugendliche. 2 Pädagoginnen, ein Pädagoge, eine Sozialarbeiterin und 2 Diplompsychologen bieten qualifizierte Beratung und Hilfe in schwierigen Lebenslagen und Krisen, Vermittlung zu qualifizierten Psychotherapeuten in ihrer Umgebung. Wir werden teils vom Land Bayern, teils von der Caritas finanziert und unsere Tätigkeit ist kostenlos. Ich maile an die angegebene Adresse und schildere kurz mein Problem, dass ich an Depressionen leide, mich öfters das Gefühl von Sinnlosigkeit überfällt und die Schwierigkeiten habe, mir eine lebenswerte Zukunft vorzustellen. Mein Gefühl, während ich diese Zeilen eintippe, Neugier, was da auf mich zukommt. Das Unbehagen an der ganzen Geschichte ist in den Hintergrund gedrängt. Die Antwort kommt noch am selben Tag. Von einem Pädagogen, der sich nur mit Vornamen vorstellt und es angeblich gut findet, dass ich diesen Weg der Hilfesuche gewählt habe. Wichtig ist in Ihrer Lebenslage, dass Sie sich nicht immer von negativen Bildern überfluten lassen. Die meisten Menschen glauben, dass positive Erlebnisse immer ganz sensationell sein müssen. Und wenn sie nicht eintreffen, macht sich Enttäuschung breit. Nehmen Sie sich jeden Tag etwas ganz Bestimmtes vor, woran Sie Freude finden. Eine Kleinigkeit nur, nichts Großes. Das könnte auch in einem Horoskop, in einer Illustrierten stehen. Diese Antwort ist vielleicht aber deshalb so allgemein gehalten, weil ich die Beschreibung meiner Probleme ebenfalls sehr allgemein gehalten habe. Am Ende seiner Mail kommt schließlich auch die Aufforderung, mein Problem etwas konkreter zu schildern. Ich komme dem nach. Und das ist jetzt schon ganz anders, als ich es von meiner eigenen Therapie her kenne. Im Gespräch antwortet man ohne reifliche Überlegung, irrt sich, stockt, wird manchmal durch den Blick des Therapeuten verunsichert. Hier bin ich ganz für mich allein, kann etwas flunkern und einen Lebenslauf frei erfinden. Aber kann ich das, wenn ich diesen Selbstversuch ernsthaft durchziehen will? Ich wähle einen Kompromiss. Ich übernehme zwar das Grundgerüst meiner eigenen Biografie, im Detail aber verändere ich die Fakten meines bisherigen Lebens, und zwar gründlich. Die nächste Botschaft lässt etwas länger auf sich warten. Diesmal ist es der Diplompsychologe, der mir antwortet. Ich scheine also unter die Kategorie schwere Fälle zu fallen. Er stellt sich mit Nachnamen vor und erklärt mir das Wesen der Depression. Der depressive Mensch sucht Erlebnisse, die ihn in seiner Weltsicht bestätigen. Zum Beispiel bleibt er lange im Bett liegen, weil er sich schwach fühlt. Durch das lange Liegen wird der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört und der depressive Mensch erzeugt so seine Müdigkeit selber. In der Psychologie nennt man das einen selbstverstärkenden Prozess. Ist ja hochinteressant. Anschließend empfiehlt mir der Herr Diplompsychologe ein Buch, einen autobiografischen Bericht einer depressiven Person, die ihr Leiden erfolgreich bewältigt habe. Dann kommen konkretere therapeutische Empfehlungen. Ich solle ein Stimmungstagebuch anlegen und 4-mal am Tage meine Stimmung bewerten. Wieder habe ich das Gefühl von Leere. Ebenso gut könnte ich einen Ratgeber über Depressionen lesen. Zwar stellt der bayerische Therapeut am Ende seiner Post wieder eine persönliche Frage. Sie betrifft meine Schwester, die sich immer darüber beschwert hat, dass ich sie dominiere. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Mensch am anderen Ende der Leitung nicht so recht auf meine Person eingeht. Dass alles irgendwie einem Schema folgt. Und das schreibe ich ihm auch. Ihre letzte Mail bestätigt das, was wir über Depression wissen. Es ist keineswegs erstaunlich, dass Sie sich in meinen Antworten zu kurz gekommen fühlen. Gehen Sie einen Augenblick in sich. Seit wann genau begleitet Sie dieses Gefühl zu kurz zu kommen? Sie müssen das, was ich Ihnen jetzt sage, nicht annehmen, aber lassen Sie es einen kurzen Augenblick auf sich wirken. Ich sage, Sie legen es darauf an, dass Sie sich immer abgewiesen fühlen und halten damit Ihre Depression aufrecht. Sie fühlen sich in der depressiven Stimmung durchaus wohl. Diesmal ist es eine Mischung aus Ärger und Ratlosigkeit. Zum ersten Mal vermisse ich ganz deutlich die Vis-à-vis-Situation. Ich möchte direkt auf seinen Einwurf reagieren. Er soll sofort mitkriegen, was ich von seiner Antwort halte. Ich will ihm schreiben, dass seine überschlaue Deutung doch nur eine Abwehr meiner Kritik an ihm sei und habe schon die Finger auf der Tastatur, als ich innehalte. Stimmt es vielleicht doch, dass ich mich oft falsch verstanden, missverstanden oder vernachlässigt fühle? Eigentlich nicht. Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass ich mich recht gut verständlich machen kann und dass meine Mitmenschen mich auch verstehen. Also maile ich diese, meine Innensicht, nach Bayern. Nach 2 Tagen dies. Er wolle mir nur helfen, sich nicht mit mir streiten. Ich bräuchte vielleicht doch etwas anderes als eine Beratung per E-Mail. Anbei eine Liste niedergelassener Therapeuten in meiner Umgebung. Ich bin gekündigt. Spezialistin für depressive Lebensprobleme. Studium der Psychologie in Osaka, Japan, Austin, USA und auf den Philippinen. Ganzheitliche Ausrichtung. Analyse der physischen, psychischen und spirituellen Befindlichkeit. Preis pro Sitzung 10 Euro. Die Homepage verrät nicht, wo sich die Dame aufhält, aber auf einem Foto lächelt mich ein recht jugendliches Gesicht an. Also kopiere ich mein erstes Anschreiben, das ich vorher an die bayerische Beratungsstelle geschickt hatte, und sende es dieser lächelnden Frau. Die Antwort kommt nur 4 Stunden später. Lieber Gast, ich darf dich so nennen, weil du zu mir kommst, um mit mir zusammen deine Befindlichkeit zu verbessern. Ich freue mich auf die spannende Geschichte, die du mir erzählen wirst, auf die reiche Geschichte deines Lebens. Wollen wir es versuchen? Es wird auch für dich einen Weg geben, die spirituellen Aspekte deines Lebens produktiv zu gestalten. Dann folgt die Bitte, die wichtigsten Stationen aus meinem Leben zu erzählen, was ich auf knapp einer Seite erledige. Die nächste Antwort überrascht mich wirklich. Meine bisherige Biografie würde sich dadurch auszeichnen, dass ich nie Kontakt zur spirituellen Sphäre aufgenommen, mein Karma noch nicht gefühlt hätte. Also aus dieser Ecke ist die Dame. Aber sie schreibt sehr ausführlich, in gewisser Weise auch einfühlsam. Sie verweist auf Punkte, in denen mein Karma eine Rolle zu spielen scheint. So meine Angewohnheit, mich immer dann von etwas zu verabschieden, wenn eine Sache erfolgreich zu laufen beginnt. Sie nennt das ein seelisches Nomadentum. Dabei kopiert sie Textstellen meines Briefs in den ihren. Alles scheint Sinn zu machen. Aber konkret kann ich Ihrer Antwort eigentlich nichts entnehmen. Nur, dass sie mir eine Übung nahelegt. Der Tag beginnt. Noch ist die Kraft, die alles belebt, nicht ganz erwacht. Du befindest dich in einem Zwischenreich. In diesem Zustand stelle dir eine Person oder irgendein anderes belebtes Wesen vor. Stelle es dir ganz intensiv vor und ehre darin die Kraft, die es belebt und die auch die deine ist. Ehre das Wesen, indem du leise vor dich hin sagst oder auch nur intensiv denkst, es mir bist und ich in dir. Ich finde das echt albern. Respekt vor dem Leben habe ich, keine Frage, aber warum soll ich das noch üben? Ich maile zurück, dass ich den Sinn dieser Übung nicht kapiere. Und prompt die Antwort, das käme, weil ich keinen Bezug zu meinem Karma hätte. Ich solle ihr vertrauen, das wäre das Wichtigste. In dieser Übung könne ich nämlich lernen, indirekt mich selbst zu ehren. Wieder klingt das zwar einfühlsam und doch auch irgendwie gelernt und unpersönlich. Ich hege einen Verdacht und ich bitte eine Freundin ebenfalls an diese Adresse zu mailen. Ich würde die Kosten übernehmen. Und meine Freundin tut es. Sie leidet unter Schlaflosigkeit und muss so nicht einmal viel lügen. Lieber Gast, ich darf dich so nennen, weil du zu mir kommst, um mit mir zusammen deine Befindlichkeit zu verbessern. Ich freue mich auf die spannende... Mein Verdacht bestätigt sich. Die Antwort der ganzheitlichen Psychologin ist identisch mit der, die sie mir geschickt hat. Und ihre nächste Mail folgt dem gleichen Muster. Wieder kein Bezug zum eigenen Karma. Es fehlt auch nicht die Aufforderung zur besagten Übung. Die Dame hat also einen Standardbrief. Textbausteine, die sie nur geringfügig variiert. Natürlich kann sie dann so billig sein. Ich fühle mich für dumm verkauft. Maile dieser Spezialistin für depressive Lebensprobleme ihre beiden Antwortschreiben zurück und verlange Rückzahlung. Die erwarte ich natürlich nicht wirklich. Ich höre nie wieder etwas von ihr. Aller guten Dinge sind drei, auch wenn meine Skepsis fast genauso gewachsen ist wie mein Ärger. Sicher, das Netz ist ein Tummelplatz für Scharlatane, aber es sollte doch auch ein paar seriöse Angebote geben. Schließlich entdecke ich eine Diplompsychologin, die sich eher nüchtern vorstellt. Das gefällt mir. Sie hat eine familientherapeutische Ausbildung gemacht und bietet neben ihrer Praxis in Berlin seit einem Jahr auch Online-Therapie an. Sympathisch ist mir auch der Hinweis, dass die Begegnung im Netz oft nicht ausreicht und eine persönliche Konsultation nicht ersetzen kann. Wo sie wohl wohnt? Ich tippe auf Schöneberg. Das ist irgendwie drin in meinem Kopf. Therapeuten in Berlin leben in Schöneberg. Ich schicke die Kurzschilderung meiner Probleme zum dritten Mal in die Welt. Schon am nächsten Tag habe ich Antwort. Die Therapeutin stellt sich nochmals vor, diesmal mit Foto, und stellt es mir frei, ebenfalls, wenn mir das technisch möglich ist, ein Foto zu mailen. Ein freundliches, aber auch nichtssagendes Gesicht. Ich schätze die Frau auf Ende 40. Dann kommen sehr präzise Fragen. Bitte schildern Sie ausführlich, in welcher speziellen Situation Sie die beschriebenen Symptome zum ersten Mal wahrgenommen haben. Was hat sich an diesem Tag noch alles ereignet? Wie war Ihre Lebenssituation damals? Was hat Sie beschäftigt? Versuchen Sie bitte genau den Verlauf der depressiven Stimmungen zu beschreiben. Erkennen Sie selbst irgendwelche Regelmäßigkeiten? Insgesamt sind es 14 Fragen. Und dann noch die Bitte, einen kurzen Lebenslauf beizufügen und dabei auf Ereignisse zu achten, die ich für meine psychische Entwicklung für besonders wichtig halte. Dieses Mal klingt es anders. Vielleicht genauer, vielleicht klarer. Ich weiß nicht so recht, woran das liegt. Mag sein daran, dass die Frau vorsichtig ist. Bevor wir uns, so drückt sie das aus, bevor wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, sei es nötig herauszufinden, ob Online-Therapie für mich das Richtige sei. Was tun? Die Fragen sind so genau, dass ich mich nicht mehr einfach in Allgemeinplätzen ergehen kann. Ich muss entweder eine Krankheitsgeschichte systematisch erfinden oder wirklich etwas von meiner Person preisgeben, was ich ja in diesem Selbstversuch eigentlich nicht so recht wollte. Dennoch tue ich es jetzt. Eine vollgeschriebene Seite maile ich 2 Tage später nach Berlin. Eine Stelle in Ihrer Antwort verblüfft mich etwas. Insbesondere ist mir aufgefallen, dass Sie kaum von Ihrem Vater erzählen. Er taucht nur zu Beginn und dort nur ganz formell auf. Kann es sein, dass Ihr Vater in Ihrem Leben eine ganz geringe Rolle gespielt hat? Kann es vielleicht auch sein, dass Sie zu Ihrem Vater kaum einen Bezug haben? Es kann sehr wohl sein. In der Tat ist mir mein Vater immer rätselhaft erschienen, fremd und kaum fassbar. Zwar war er immer präsent, aber stets mit sich selbst beschäftigt. Die Mutter war seine Übersetzerin zu den Kindern. Schließlich, sie denkt, noch immer unter Vorbehalt, dass eine Online-Therapie für mich in Frage kommt, da mein Fall nicht besonders schwer wäre. Auch die nächste Antwort der Therapeutin klingt einfühlsam, soweit ein Text auf dem Bildschirm überhaupt klingen kann. Ich drucke ihn mir aus. Fast eine ganze Seite hat sie geschrieben. Einige Allgemeinplätze, aber dann fantasiert sie über jenes schwarze Loch, das ich hier beschrieben habe und das mich des Öfteren am Morgen beim Aufwachen empfängt. Wenn ich vor einem Loch stünde, würden sich in mir zwei Gefühle melden. Ich hätte Angst davor, verschlungen zu werden, aber ich wäre auch neugierig, was sich da verbirgt, beides zugleich. Ich schlage Ihnen vor, die Neugier für einen Tag gewinnen zu lassen. Gehen Sie in das schwarze Loch. Versuchen Sie ganz bewusst depressiv zu sein. Einen Tag lang. Machen Sie sich rücksichtslos klar, wie schlecht es Ihnen geht. Bitte schreiben Sie am Ende des Tages auf, was Sie in Ihrem schwarzen Loch erlebt haben. Verrückt, diese Aufgabe. Eigentlich habe ich keine Lust, einen Tag lang herumzujammern. Doch ich entscheide mich dafür. Und es ist eine durch und durch merkwürdige Erfahrung. Zwar kommt mir an jenem Tag, den ich bewusst depressiv gestalte, vieles bekannt vor, aber einige Aspekte sind neu. So wird mir etwa bewusst, wie sehr ich mich, bei allem, was Spaß macht, sehr schnell verabschiede und den Genuss nur sehr bedingt zulasse. Dieses Mal ertappe ich mich dabei, dass ich tatsächlich nicht mehr teste. Ich will von dieser Berliner Therapeutin wirklich erfahren, was es mit meinen Erlebnissen auf sich hat. Ich schreibe fast so, als ob ich mit ihr sprechen würde. Wieder eine schnelle Antwort, wieder so, dass ich etwas davon verwerten kann, wieder so, dass ich das Gefühl habe, dieser Mensch, der nur meine Buchstaben auf seinem Bildschirm kennt, nimmt mich tatsächlich als Person wahr. Etwa 7-mal geht das hin und her, bis sich ein neues Gefühl einstellt. Denn obwohl ich sicher bin, dass die Frau aus Berlin gut ist, misstraue ich ihr plötzlich. Und zwar deswegen, weil sie mich dazu gebracht hat, dass ich mich wirklich auf die Sache eingelassen habe. Ich schreibe und tue so, als ob ich spreche. Ich schreibe vertrauensvoll ins Leere. Allmählich wird mir bewusst, wie ich dieses neue Gefühl benennen kann. Es ist Scham. Ich schäme mich, meine Gefühle einer Maschine anzuvertrauen. Weiß ich, ob am anderen Ende wirklich jene Frau sitzt, die mir so einfühlsame Botschaften zukommen lässt? Ich habe kurz die Fantasie, ein ganz raffinierter Computer befinde sich am anderen Ende der Leitung. Mir reicht diese Erfahrung. Ich will das Ganze beenden. Aber die Therapeutin kommt mir zuvor. Ich nehme bei Ihnen seit dem vorletzten Brief eine gewisse Unlust wahr, einen Widerstand. Ich nehme an, es liegt auch an dem Medium, dessen wir uns beide bedienen. Ich denke, Ihre Andeutungen sind richtig angekommen. Wir sind in unserem Kontakt an eine Grenze gekommen. Wie ich Ihre Lebenssituation kenne, ist es Ihnen schwerlich möglich, mich persönlich in meiner Praxis in Berlin aufzusuchen. So schlage ich Ihnen vor, einen Therapeuten in Ihrer Nähe aufzusuchen, sofern Sie wirklich meinen, dass Sie zurzeit therapeutische Hilfe benötigen. Die Frau hat was gemerkt. Sie war doch gut. Ihre Praxis ist übrigens nicht in Schöneberg, sondern in Dahlem. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Herr X mit Depressionen, Versuch einer Therapie im Internet von Robert Schurz.